Im Schnee aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Im Schnee. Schneegeriesel, Flocken über Flocken, in der weichen Luft zerfließt der Schaum und kein Windhauch weht die Erde trocken. Aber wenn im Frost erstarrt der Flaum, reift er schnell zu glitzernden Kristallen und blinkt dann am Boden und am Baum. Nasser Schnee ist auf mein Haar gefallen, in den Bergen türmt er sich zu Eis und zu donnernden Lawinenballen. Von den Dächern tropft es leise, leis, und dazwischen gleiten und verschwimmen fern und ferner, kaum dass ich es weiß, dämmernde Gedanken, leise Stimmen, wie erinnern, wie ein Atem bloß, einer Sehnsucht aufgescheuchtes Glimmen. Alles fließt der Erde in den Schoß, dieses Lebens gleitende Gesichte, ungezählte Tropfen, los um los. Einen Augenblick beglänzt vom Lichte oder in der rauen Luft gereift und nun auf der harten Erde dichte. Sternkristalle, bis ein Wind sie streift. Ende von Im Schnee, aufgenommen von Sonja.